Nach dem Besuch in Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung und heilige Stätte der Revolution, äußerten die Ausländer ihr grenzenloses Hochverehrungsgefühl gegenüber ihm. Der Leiter der Delegation der indischen Soziologie-Studentengesellschaft hob hervor, nicht alle Menschen der Welt würden es wissen, dass Kim Il-sung in so einem einfachen Strohhaus geboren wurde. Im jungen Alter von 10 habe er mit dem Willen, das Land von der japanischen Kolonialherrschaft zu befreien, den Weg der Revolution betreten, den jahrzehntelangen anti-japanischen revolutionären Kampf zum Sieg geführt und die Freiheit und Unabhängigkeit Koreas erkämpft. Der Vorsitzende der Sungun-Politik-Studentengruppe an der Universität Bandundu in der Demokratischen Republik Kongo sagte, das Strohhaus mit einer tiefhängenden Traufe, wo Kim Il-sung geboren worden sei, gelte als heilige Stätte der Revolution. Mangyongdae werde als seelische Heimat in den Herzen der Koreaner und der fortschrittlichen Menschen tief bewahrt. Der Chef der Soziologie-Studentengruppe in der spanischen Hauptstadt Madrid und der stellvertretende Vorsitzende des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds betonten, Kim Il-sung sei in einer einfachen Familie geboren worden und habe sich als ein großer Revolutionär große Verdienste um die koreanische Revolution und die Erfüllung der Sache der Souveränität der Welt erworben. Der stellvertretende Ratsvorsitzende des Internationalen Soziologie-Instituts bemerkte, die DVRK-Streite heute unter der Führung von Kim Jong-un, der die Sache von Kim Il-sung treu fortsetze, unbeirrt auf dem Weg des Sozialismus. Die DVRK sei ein großes Land, das von Generation zu Generation hervorragende Staatsführer habe.